Last Sunday was our Thanksgiving day. Am letzten Sonntag war unser Danksagungstag. And on Monday of it we went to Berlin. Und am Montag waren wir in Berlin. And we thank God for everything that happened there. Und wir danken Gott für alles, was dort passiert ist. All the journey. Die Reise. And the speaking, the eating, the drinking. Das Essen, das Sprechen, für alles. They are all to the glory of our Father. Alles ist zur Ehre unseres Vaters. Praise the Lord. Amen. Today we want to talk about you and those without. Heute wollen wir über dich und die ohne sprechen. You and those without. Du und die ohne. In Mark 4, verse 11, let us go there, please. Mark 4, verse 11. Markus 4, 11. We are so different from them. Wir sind so anders als sie. Even the so-called believers. Auch die sogenannten Gläubigen. That refuse to surrender to Christ. Die sich weigern, sich Christus hinzugeben. That they see themselves as their savior. Die sich immer noch als ihre eigenen Retter sehen. They see what they do. Sie sehen das, was sie tun für den Herrn. They see that they cannot lie any longer. Sie sehen, dass sie nicht mehr lügen. See, they can see that they are no longer stealing. Dass sie nicht mehr stehlen. They can see that they no longer fornicate. Dass sie nicht mehr Unzucht treiben. And because of that they are holy. Und deswegen sind sie heilig. But we are so different. Aber wir sind so anders. Because our holiness is Christ. Denn unsere Heiligkeit ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, we depend on his doing. Wir verlassen uns auf sein Tun. What he did for us. Was er für uns getan hat. And he said we are so different. Und hat gesagt, wir sind anders. Jesus never see us and yourself the same. Als die Ungläubigen. Jesus Christus sieht uns und die Ungläubigen nicht gleich. He never see God's children and the Pharisees the same. Für ihn sind die Kinder Gottes und die Pharisäer nicht gleich. He never see us and those in law. Oder uns und die Menschen, die an einem Gesetz hängen. So attached to law. It is what they see, what they do that is their savior. Die ihre Werke als ihre Retter sehen. You see, he never call us one. Er sagt auch nicht, dass wir mit ihnen eins sind. He said we are to beware of them. Er sagt so, wir sollen uns in Acht nehmen vor ihnen. See, beware wir sollen uns in Acht nehmen vor den Pharisäern. Because the Pharisees, they were used to themselves. Denn die Pharisäer waren an sich selbst gewöhnt. They see themselves as their God. Sie haben sich als ihren eigenen Gott never believed they need a savior. Sie haben niemals geglaubt, dass sie einen Retter brauchen. You see, they believe it's what they do that saved them. Sie glauben, dass das, was sie the good tun, rettet sie. Das you Gute, see, was the circumcision, die Beschneidung. The Sabbath day keeping. Den Sabbattag halten. Today is all about fasting and prayer. Heute geht es um das Fasten und you das see, we fast and fast. That is why we are able to get the victory. Wir fasten und beten und deswegen sind wir in der Lage, den Sieg zu bekommen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus never look at us and call us one. Aber Jesus hat das nicht gelehrt und er hat uns nie gesagt, dass wir eins sind mit ihm. He was always saying we are different from them. Er hat gesagt, wir sind anders als diese Menschen. He said we are alive, they are dead. Er sagt, sie sind tot und wir sind am Leben. In Mark 4:11. Markus 4:11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them. You see, he separates us from them. Er hat sich von uns getrennt. You and them. You are never the same. Ihr und euch. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Because they den, never aber, believe they need a savior. Wird alles in Gleichnissen zuteil. Denn diese Menschen glauben, dass sie keinen Retter brauchen. They never believe that Jesus is everything for them. Sie glauben nicht, dass Jesus Christus alles ist für they sie. See what they do for God. Sie sehen das, was sie für sich they see, tun. They see what they do for people. Was sie für Leute tun. And they see what they do for themselves. Und was sie für sich selbst tun. Praise the Lord. Halleluja. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, all these things are done in parables. Unto them that are without, without understanding, without the truth, and without Christ. Die ohne Christus sind, ohne die Wahrheit. There are a lot without Christ. Es gibt viele ohne Christus. There are a lot without understanding. Viele ohne Verstehen. And there are a lot without the truth. Und viele ohne die Wahrheit. You know, some they pray the prayer of salvation. Einige beten das Gebet der Errettung. And they refuse to understand Christ. Aber sie weigern sich, Christus zu verstehen. That is not about them, it's not about Christ. Dass es nicht um sie geht, sondern um Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, they refuse to understand the truth. Sie weigern sich, die Wahrheit zu erkennen. You see, they are those without. Das sind die, die ohne sind. He said, those without. Die ohne. All these things are done in parables. All diese Dinge sind im Gleichnissen gesprochen. They can never see them clearly. Sie können sie nicht deutlich sehen. They can never hear the voice of Christ clearly. Sie können diese Stimme von Christus nicht they deutlich hören. They can never understand the scripture. Sie können die Schrift clearly nicht verstehen. You see, it's like Jesus said, it's a parable. Wie Jesus sagt, es ist ein Gleichnis für sie. He needs interpretation. Es muss gedeutet werden. Praise the Lord. Halleluja. You and those people, you are not one. Du und diese Leute, ihr seid nicht eins. You see, you and the dead, you are not one. Du und die Toten, ihr seid nicht eins. You and those without, you are not du und one. Die ohne sind, ihr seid nicht eins. You know, the Bible is 2 Timothy 3:12. Let's go there, please. 2 Timotheus 3:12. 3:12. He said, yea, and all that we live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. You know, if you live the life of Christ, wenn du das Leben von Christus führst, you will be persecuted. Wirst du Verfolgung erleiden. All that we live godly, all that we speak godly, alle, die gottesfürchtig leben, all that we act godly, die gottesfürchtig reden und handeln, in Christ Jesus, in Christus Jesus, we suffer persecution. Werden Verfolgung erleiden. To live godly is not talking about the good of this world. Göttlich zu leben, da geht es nicht um das Gute dieser Welt. You know the good of this world. Das Gute dieser Welt. You see, to help the poor. Arm zu helfen. Give them money, give them food. Ihnen Geld und you see, adopt children upon children. Kinder adoptieren. You like to adopt the whole world. Du kannst für uns die ganze Welt adoptieren. You go to hell. Aber dennoch gehst du without in die Hölle. Jesus Christ. Ohne Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, so he said, all those, you see, that live godly in Christ Jesus. Leben, it's not Jesus. Just living godly without Christ Jesus. Nicht göttlich leben ohne Christus. You see, he said, in Christ Jesus. In Christus because Jesus. A lot want to live godly without Christ. Und viele Jesus. Leute wollen göttlich leben, aber ohne Christus. That's satanic. That's demonic. You see, living godly without Christ göttlich is leben ohne Christus ist demonisch. You see, you want to now become the savior. Du möchtest dein eigener we already Retter have werden. One savior. Wir haben schon einen Retter. And it's Jesus Christ, the Lord. Erst her. Praise the Lord. Halleluja. You can never be number two. Du kannst nicht die Nummer zwei sein. Amen. Amen. To live godly is not talking about the good of this world. Göttlich leben, da geht's nicht um das Gute dieser Welt. You see, being there for one another. Voneinander da sein. You see, it's not that. You see, if we are there for one another, it's Christ living in us and living through us. Es ist Christus, der in uns lebt. It's Christ that connects us together. Christus verbindet uns. It's Christ that is doing the job. Christus tut das you see, it's not we, because that is why we boast. We so we boast like them. Deswegen rühmen wir uns. You see, we boast. You know, they boast. Sie rühmen sich. They boast of their strength. Sie rühmen sich über ihre they boast of their intelligence. Über ihre how clever they are so proud of sie sind so stolz auf you see the boast of what they have. Sie rühmen sich über you das, see was the sie family haben. They have die Familie, die they sie haben. Boast of their wealth über ihren Reichtum. But we also boast. Aber wir rühmen praise uns auch. The Lord. Halleluja. We boast also we boast. Let us go to 2 Corinthians 10 2. And see our boasting. Amen. 2 Corinthians 10 we also boast. But not like them. Wir rühmen uns auch, aber nicht so wie die Welt. You see, he said, not like we don't boast like the dead. Wir rühmen nicht, uns nicht wie die Toten. The dead, they boast of themselves. Die Toten, sie rühmen sich über sich selbst. Aber wir rühmen uns wegen Christus. Our boasting is Christ. He said, look at verse 8. For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us, for edification and not for your destruction. I should not be ashamed. 2. Korinther 10, Vers 8. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Praise the Lord. Then in Vers 17 said, 17. But he that glorieth, let him glory in the Lord. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Praise the Lord. Halleluja. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der den Herrn, der vom Herrn empfohlen wird. We boast and we glorify the Lord. Wir rühmen uns und verherrlichen den Herrn. Because we are not the doer. Wir sind nicht die Macher. The Lord is the doer. Das ist der Herr, der Macher. You see, we trust him. We depend on him. We rely on him. He is the doer. Er tut. It is not the flesh that is the doer. Nicht das Fleisch. But they boast of their flesh. Aber die Menschen, die rühmen sich ihres Fleisches. You see, boasting of the flesh is boasting of Satan. Sich über sein Fleisch rühmen heißt über sich über mit dem Teufel rühmen. Anything outside Christ alles, was is not, außerhalb von Christus ist demonic. Ist teuflisch. Praise the Lord. Halleluja. If you choose Christ, you will suffer persecution. Wenn du dich für Christus entscheidest, wirst du Verfolgung erleiden. Except if you reject Christ. Es sei denn, du verweigerst Christus. You know, if you are there for Christ, wenn du da bist für Christus, there will be persecution. Wird es Verfolgung geben. Again, living godly is not pretending to be good. Göttlich zu leben bedeutet nicht zu tun, als ob man gut ist. It is choosing Christ. Das heißt, always. Sich ständig für Christus entscheiden. You know, even Satan can pretend to be good. Selbst der Teufel kann so tun, als ob er gut ist. He can pretend to love you. Er kann so tun, als ob er dich liebt. He can pretend to be there for you. Ob er da ist für dich. He can pretend to give you everything. Kann so tun, als ob er dir alles you see, but you know, he has his own plan. Er hat seinen eigenen Plan. You see, and that is why we know people by Christ. So wir kennen not even by action. Leute durch Christus und nicht durch ihre Taten. Praise the Lord. Halleluja. You see, we know people. We are to know people by Christ and not even by action. Wir sollten Leute erkennen durch Christus und nicht durch ihre Taten. Even sometimes not even by words. Words is not enough. Und manchmal durch Worte. You know, people can pretend to speak something very good. Leute können so tun, als ob sie Gutes sagen. But is that really from Christ? Was ist wirklich das? Ist es wirklich das? Are they rooted in Christ? Sind sie verwurzelt in Christus? Is Christ your Lord? Ist Christus ihr Herr? Is Christ the motive of what they are speaking. Ist Christus das Motiv ihres Sprechens? Is it, do they value Christ? Schätzen sie Christus? Or they just pretend to be Christ? Oder tun sie so, als ob sie Christus sind? Praise the Lord. Halleluja. The Bible said this, Satan pretend to be to become the spirit of light. Der Teufel gibt sich als Engel des Lichts aus. You see, living godly is not pretending to be good. Göttlich leben heißt nicht so tun, als ob man gut ist. It is choosing Christ. Das heißt sich für Christus ständig entscheiden. You see, I want to talk about we and them. Ich möchte über uns und sie sprechen. Because we are to know the difference between you. You are to know the difference between you. And those without. Wir sollten einen Unterschied kennen zwischen uns und ihnen. You see, Jesus, he was always telling us the difference. He said there is difference between you and them. Denn Jesus hat uns immer den Unterschied gesagt zwischen uns und ihnen. You see, we might go to the same job. Vielleicht gehen wir, haben wir den like gleichen them. Job wie sie. You see, we might go to the same job like them. Vielleicht haben wir die gleiche Arbeit wie sie. You see, we might go to the same church like them. Und besuchen auch die gleiche Gemeinde. You see, we might speak the same thing like them. Wir sprechen die gleichen Worte. But our motive, our value, they are so different. Aber unsere Motive und unsere, das, was wir wertschätzen, ist nicht gleich. Praise the Lord. You see, we might go to the same job. Wir gehen zur gleichen Arbeit. You see, we might go to the same church. Wir besuchen die gleiche Gemeinde. You see, we might even live in the same house. Wir leben vielleicht sogar im gleichen Haus. We might even be born of the same parents. Haben sogar die gleichen Eltern. You see, we are brothers and sisters in flesh. Im Fleisch. But we are so different. Aber dennoch sind wir nicht gleich. Again, we might even speak the same thing. Vielleicht sprechen wir sogar das Gleiche aus. That our meaning are different. Aber unsere Bedeutung ist nicht gleich. It means we do not mean the same thing. Das heißt, wir meinen nicht das Gleiche. Example, for example. Ein Beispiel. Praise the Lord. Halleluja. You know, parents to children. Eltern ihre Kinder. You know, we tell our children what you do to me. Your children will do it to you. Wir sagen unseren Kindern, dass das, was du mir antust, werden deine Kinder dir auch antun. You see what you do to me. Was du mir antust. Your children will do the same to you. Wenn dir deine Kinder auch antun. We say it. Wir sagen das. You see, God's children can say it. Kinder Gottes können das sagen. And the unbelievers also say it. Ungläubige sagen das auch. But our meaning, they are so different. Aber unsere Bedeutung ist nicht gleich. Praise the Lord. Halleluja. We have to understand and know the difference between the two. Wir verstehen und den Unterschied zwischen den beiden erkennen. You see, naturally, we say this when we have problems with our children. Normalerweise sagt man das, wenn man ein Problem hat mit seinen Kindern. You see, when a natural man have problem with their children, they say it. Wenn ein natürlicher Mensch Streit hat mit seinen Kindern, sagt man das. You know, even in Nigeria, when our parents, they were not even, then they were not born again. You know, the family, you see, we are in a big house and we can hear our parents saying it to one, to the children, to us and saying, what you do to me, what you are doing to me, your children is going to do it to you. Though my mother never said anything like that to me, but I can hear my stepmother saying it to her children. Ich habe es auch oft gehört in meiner Familie, dass meine Stiefmutter das oft zu ihren Kindern gesagt hat. Praise the Lord. Halleluja. But we have to know that this is law. Er sollte wissen, dass das Gesetz you see, if you tell your child and say what you do to me, your children, they are going to do it to you. Wenn du deinem Kind sagst, dass das, was du mir antust, werden dir deine Kinder auch antun. This is law and not grace. Und nicht die Gnade Gottes. It is a tooth for a tooth. Das ist Zahn um Zahn. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus talks about, let's go to Matthew 5, verse 38. Matthäus 5, 38. Matthew 5. You have heard that it has been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. You see, it is all about you. Es geht um dich. And me. Und mich. But not about Christ. Aber nicht um Christus. Praise the Lord. Halleluja. An eye for an eye. Auge um what Auge. You do to me. Das, was du mir antust. What you are doing to me. Was du mir antust. Your children, they are going to do the same to und you. Und deine Kinder dir auch antun. What we have been doing to God. Was wir Gott angetan what haben. We have been doing to Jesus. Was wir Jesus angetan haben. We don't pray that we have what we have been doing to Jesus. Wir beten nicht dafür, dass wir das bekommen, was wir Jesus angetan you haben. You know, the rebellion. Die ganze Sünde. All the disobedience. All the rejection. Die ganze Ungehorsam. You see, we will never want our children to do it to us. Wir werden niemals wollen, dass unsere Kinder uns das you antun. See, imagine what we have been doing to God. Stell dir das vor, was wir Gott angetan if our haben. Children do that to us, unsere Kinder uns das antun würden. We will love it. But upon all, the Lord still came to die for us. Aber dennoch ist der Herr gekommen und ist für uns gestorben. Upon all he came to save us. Er kam uns zu erretten. Upon all he came to deliver us. Er kam uns zu erlösen. But there is still a place for a law. Aber es gibt immer noch einen Platz für das Gesetz. You see, there is a place for a law. Ein Platz für das Gesetz. You see, and you know because what you do to me, your children, they are going to do it to you, is law. Denn die Aussage, dass das, was du mir antust, werden dir deine Kinder auch antun, ist Gesetz. But there is still a place for the law. Aber das Gesetz hat immer noch einen Platz. Let us go to 1 Timothy 1, 8 to 10. 1. Timotheus. First Timothy 1, 8 to 10. 8 bis 10. It's about, we know that the law is good if a man uses it lawfully. Can you read it? Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. The Bible says that the law is good. Die Bibel sagt, dass das Gesetz gut ist. If a man uses it lawfully, wenn man es gesetzmäßig anwendet, knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslaughters, for whoremongers, for them that defy themselves with making with mankind, for men stealers, for liars, for perjury persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, he said here that the law is good. Er sagt hier, dass das Gesetz gut if ist. It is used lawfully. Weil es gesetzmäßig genutzt wird. And he also said that the law is not for us. Er sagt auch, dass das Gesetz nicht für uns ist. You see, two things here. Zwei Sachen. He said, if you depend on Christ, the law does not belong to you. Wenn du dich auf Christus verlässt, gehört das Gesetz dir nicht. Praise the Lord. Halleluja. If you depend on Christ, wenn du dich auf Christus verlässt, you see, the law does not depend. The law does not belong to you. Stehst du nicht unter dem Gesetz? Like Matthew 5 also said, let's go put something here and go to Matthew 5. We may come here. Amen. Amen. Matthew 5. Matthäus 5. Matthew 5. Matthäus 5. From let me see. From verse 17. He said, think not that I am come to destroy the law. You see that? Jesus said it, he did not come to destroy the Jesus law. Sagt, er ist nicht gekommen, das the Gesetz law zu is still there. Das Gesetz ist immer noch da. But we use it lawfully. Aber wir nutzen das gesetzmäßig. And the law is still there. Das Gesetz ist immer noch da. But it doesn't belong to us. Aber es gehört nicht mehr uns. Those that surrender to Christ. Die, die sich Christus hingeben. Or the prophet. I am not come to destroy, but to fulfill. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus came to fulfill it. Jesus kam, um es zu erfüllen. And that is why we do not fight to fulfill it. Deswegen, wir kämpfen nicht darum, es zu erfüllen. Somebody fulfill it for us. Jemand hat es schon für uns erfüllt. And we now trust on who fulfill it for us. Wir vertrauen jetzt auf die Person, die es für uns erfüllt. Wir vertrauen we auf Christus. On Christ. Wir verlassen uns auf Christus. We rely on him. Wir verlassen uns auf ihn. Amen. Amen. Because it's no longer you fulfilling the law. Weil nicht mehr du das Gesetz erfüllst. You see, there is nothing like, what do you call it? What? Moral law. Es gibt kein Gesetz. He said law. You see law. You see all laws. Laws. Alle Gesetze. You see the laws. Jesus said, do not think I am come to destroy the law. He did not say some law, he said the law. Das Gesetz. It means all. Das heißt alle Gesetze. You see, all the old. Alles alte. Jesus came with his own law. Jesus kam mit seinem eigenen Gesetz. You see, Jesus came with his own laws. Jesus kam mit seinem eigenen Gesetz. There is the old law. Es gibt das alte but Gesetz. Jesus came with his own law. Jesus kam mit seinem eigenen Gesetz. In Romans 8. Praise Römer 8. The Lord. Hallelujah. Romans 8. We now follow Christ's law. Wir not Moses folgen law. Dem Gesetz von Christus, nicht dem Gesetz von Mose. He said, verse, let me see. From 1. 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. You see, to condemn a building, If your focus is Christ, you will hate sin. Wenn dein Fokus auf Christus liegt, wirst du die Sünde hassen. Wenn du zulässt, dass Christus dein Herr und Retter ist, you see, if your focus is on him, wenn dein Fokus auf ihm liegt, wirst du dich nicht mal daran erinnern, zu sündigen. Ich weiß, es gibt viel Sünde überall. Viele Sünden, die wir unbewusst begehen. You see, but this world today, this sin is just normal for the world diese today. Welt ist Sünde normal. You see, just a normal life. Es gehört zu ihrem Leben. It's just a daily life. It's not their lifestyle. Das ist ihr Lebensstil. You see, but here he saying there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the spirit. You walk after the spirit. Wir wandeln nach dem Geist. You see Christ and no longer see yourself. You see what Christ did for you. Wir sehen das, was Christus für uns getan hat. And not what you did for him. Und nicht das, was wir für what you are going to do for him. Und was wir für ihn tun. What you are doing for people. Was wir für andere what machen. You are doing for yourself. Für uns selbst. You see those who are not after the flesh, but after the spirit. Die nicht hinter dem Fleisch sind, sondern hinter dem Geist. They are those that see Christ. Das sind die Christus sehen. And never see what they do for people. Und nicht das, or for God, für God Leute or for themselves. Praise the Lord. Gott. For the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. You see, he talked about two laws here. Zwei Gesetze. You see, two laws. The laws of the spirit. Das Gesetz des Geistes. In Christ Jesus. In Christus Jesus. He said, "Have made me free." Hat mich frei gemacht. From the laws of Moses. Von dem Gesetz von Mose. From the Ten Commandments. Den Zehn Geboten. Don't steal. Don't lie. You see, I am free from them. Ich bin frei davon. You see, I'm not free to sin. Ich bin nicht frei I'm zu sündigen. I'm free to live a holy life. Und ich bin frei, ein heiliges Leben zu führen. You see, I'm free to allow Jesus to live in me and live through me. Frei, indem Jesus Christus in mir und durch mich hindurch lebt. You see, he did not free me to sin. Er hat mich nicht befreit, he freed me so that he can live in me and live through me. Er hat mich befreit, damit er in mir leben kann und durch praise mich hindurch. Praise the Lord. Halleluja. You see, I'm free from the bondage where he cannot live in me. Ich bin frei aus dieser Gefangenschaft, wo er nicht in mir leben kann. I am now. I'm not living to him where he cannot live in me. Ich lebe jetzt dort, wo er in mir leben kann. Praise the Lord. Halleluja. You see, I for the law of the spirit of life in Christ Jesus have made me free. Freedom. Freiheit. We are free. Wir sind frei. From the bondage of law. Von der Gefangenschaft der Gesetze. Free. Wir sind frei. From the bondage of religion. Von der Gefangenschaft der Religion. We are free, but we are not free to sin. Wir sind frei, aber he nicht frei. He did not free us to sin. Er hat uns frei gemacht, aber that's why he said we are to choose. Deswegen sollen wir uns entscheiden. Choose what? Choose Christ. Wir sollen uns für Christus entscheiden. Choose Christ to live in you and live damit through you. In uns und durch uns hindurch. He wants to live in you and live through er möchte in uns leben. Freedom und does hindurch not leben. Mean freedom to steal, Freiheit to lie, heißt nicht frei to zu stehlen, zu töten und zu zerstören. You see, that how can you live this life by allowing your focus to be Christ? Wie kannst du dieses Leben führen, indem du zulässt, dass Christus remember Christ führt? Always. Erinnere dich immer an Christus. If you can remember Christ in anything, wenn du dich an Christus in erinnern kannst, you will not in allem, sin. Dann wirst du auch diese Sünde nicht begehen. If you can remember him, wenn du dich an ihn erinnern kannst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You can see that there are two laws here. He said zwei the law Gesetze. Of the law of the spirit of das life Gesetz. In Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. The old law was the law of sin and death. Das alte Gesetz war das Gesetz von Sünde und Tod. You see, it was the law of sin and death. Es war das Gesetz von Sünde und Tod, aber jetzt bin ich frei von diesen Gesetzen. And that is why my focus is not there. Deswegen ist mein Fokus gar nicht mehr da. That is why I don't have anything to do there at all. Ich habe gar nichts mehr mit diesem Gesetz zu tun. I am now under the umbrella of Christ. Ich bin jetzt unter dem Schutz von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The law is good if we use it lawfully. Das Gesetz ist gut, wenn wir es rechtmäßig benutzen. In 1 Timotheus 1, Vers 8. In 1. Timotheus 1, 8 bis 10. And he also said that the law is not for us. Und das Gesetz ist nicht für uns. Why? Because Jesus came to fulfill it. Weil Jesus gekommen ist, um es zu erfüllen. And we now depend on him. Und wir verlassen uns jetzt auf ihn. If we trust him, wenn wir ihm vertrauen, if we believe him, wenn wir ihm glauben, if our focus is him, unser Fokus auf ihn, we not even remember to sin. Wir müssen uns nicht mehr daran erinnern zu sündigen. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Corinthians 2:15 and 16, he said we have to have the mind of Christ. 2 steht, dass wir die Gedanken von Christus haben sollen. 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. Fifteen and sixteen. He said, "But he that is spiritual judges all things." I judge all things. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles. Ich beurteile alles, weil der Geist von Christus in mir ist. Spirit, wenn du zu Christus gehörst, you judge all things. Dann wirst du über alles richten. You prove all things. Du wirst alles prüfen. The Bible says we have to prove all. Die Bibel sagt, wir sollen alles prüfen. But he that is spiritual judges all things. If you are of Christ's spirit, wenn du von Christus bist, you will judge all things. Wirst du alles beurteilen. And you have to judge all things. Du sollst alles beurteilen. Is it Christ or Satan? Ist es Christus oder Teufel? Who is speaking through this person? Wer spricht durch diese Person? You see this action, is it from Christ or Satan? Diese Taten, sind nicht von Christus oder Teufel? Is it from Christ? You see, you judge things, you judge things. Du richtest über dir. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Yet he himself is judge of no man. No one can judge Christ. Niemand kann über Christus richten. You don't allow anybody to judge you. Du lässt nicht zu, dass jemand über dich richtet. You know how to do that. Wisst ihr, wie das tut? Let me go a little bit forward. Amen. Amen. He said in verse 16, for who have known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. We have the mind of Christ. Wir haben den Sinn des Christus. Spirit, soul and body. Geist, Körper und Seele. Spirit, mind and body. Geist, Gedanken und Seele. You see, spirit, mind and body. Geist, Körper und Gedanken. He said you are to allow what is in your spirit come to your mind. Du musst zulassen, dass das, was in deinem Geist ist, in deinen Gedanken you ist. You are to have the mind of Christ. Du sollst die Gesinnung von Christus haben. In verse 15 he said, let us go there again. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. You know, when people judge you, wenn Leute über dich richten, you are being condemned. Bist du verurteilt. They judge you and judgment. You see, when you are being judged, it brings condemnation. Wenn du verurteilt wirst, bringt das Verurteilung. You know, when you are being judged, you see, people judge you to condemn you. Leute richten dich, damit sie dich verurteilen. But if we know Christ's truth, aber wenn wir die Wahrheit von Christus kennen, we will not be condemned in any way. Wenn wir nicht verurteilt, we will not be condemned in any judgment. Wir werden nicht verurteilt in der. Because no one can judge Christ. Weil niemand kann Christus. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. If you have the mind of Christ, wenn du die Gesinnung von Christus hast, you judge all things. Richtest du über alles. But no one can judge you. Aber niemand kann über dich richten. If people are judging you, wenn Leute über dich richten, if you do not know the truth, wenn du die Wahrheit nicht kennst, you will fall into condemnation. Wirst du in die Verurteilung you fallen. Start condemning yourself. Du wirst anfangen, dich selbst zu verurteilen. But if you have Christ's mind, aber wenn du die Gesinnung von Christus if, hast, if you have the mind of Christ, wenn du den Sinn des von that Christus is, hast, how you have the mind of Christ. Wie hast you du see, das? By knowing the truth in your mind, in your mind, in deinen Gedanken. Allow the truth in your spirit to come to your mind. Weißt du, dass die Wahrheit in deinem Geist, in deinen Gedanken ist? So hast du den Sinn des Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, allow the, you know, the truth is already in your spirit. Weil die Wahrheit ist schon in deinem Geist. Allow this very truth to come to your mind. Lass uns diese Wahrheit auch in deinem Gedanken. Have the mind of Christ. Habe die Gedanken von Christus. You will rejoice and not be condemned. Du wirst dich freuen und dich nicht verurteilen, wenn Leute über dich richten. Praise the Lord. Halleluja. Because you can see that you just choose Christ. Denn du siehst und weißt, dass du dich für Christus entschieden hast. You know that you choose Christ. Du weißt, dass du für Christus entschieden hast. You see, you know. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's like when Jesus told Peter, Satan, get behind me. Als Jesus zu Petrus gesagt hat, dass er weiche von mir, Satan. You know, that spirit was judged. Der Geist wurde gerichtet. You see, it was condemned. Er wurde verurteilt. To get out. Um zu verschwinden. You see, and if, for example, that's... Let me go to the very first one where Jesus said to Peter, "This revelation is not from flesh and blood, but from God, from my Father." Als Jesus zu Petrus gesagt hat, diese Offenbarung hast du nicht von Fleisch und Blut bekommen, sondern von meinem Vater. He judged that spirit. Er hat diesen Geist gerichtet. That spoke through Peter. Der durch Petrus gesprochen hat. You see, and Peter was not condemned. Und Petrus wurde nicht verurteilt. Aber als beim Petrus nochmal gesprochen hat. He spoke through Peter. Er hat Teufel durch Petrus gesprochen. And you know that spirit was condemned. Dieser Geist wurde verurteilt. You see, even Peter himself, he was not angry. Aber Petrus war selbst nicht. He was not provoked. Er war nicht angegriffen. Why? Because it was the spirit that was condemned. Weil der Geist wurde he verurteilt. Knew that it was the spirit that was condemned. Er wusste, dass der Geist ist, der verurteilt wird. Praise the Lord. Hallelujah. If you know that it is the spirit, you see what is coming out that is condemned, and not you. You will not be provoked. Wenn du weißt, dass der Geist ist, der verurteilt wird und nicht du selbst, dann wirst du dich nicht angegriffen fühlen. Praise the Lord. Halleluja. We judge and we judge the spirit. Wir richten das Geistliche, den Geist. If people are judging the spirit of Christ in you. Wenn Leute über den Geist von Christus in dir richten. And they condemn him. Und sie ihn verurteilen. And you know that this is the spirit of Christ. Und du weißt, es ist der Geist von Christus. You will not be angry. Du wirst nicht wütend sein. You will not feel condemned. Du wirst dich verurteilt fühlen. Why? Because you know that this is the spirit of God. Weil du weißt, dass es der Geist Gottes ist, der durch dich spricht. They might be against you. Vielleicht sind sie gegen dich. That you know that the spirit of God is dass der Geist Gottes durch dich spricht. I don't know. Do you understand it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Again, we might even say the same thing. Wir sagen vielleicht das Gleiche. You see, you and your say. Du und die Ungläubigen. You see, we might say the same thing. Wir sagen das Gleiche. But our meaning in our area die Bedeutung are different. Are not the same. We know that also. You see, our value, our motive in different our area, they are not the same. Though we might say the same thing. Wir sagen vielleicht das Gleiche, aber es ist nicht. Look at Matthew 2. Matthäus 2. Matthew 2, from 1-8. Matthäus 2, 1-8. He said, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and we are come to worship him." Notice, worship him. We have come to worship him. Not this very place, please. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he, verse 8, and he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again that I may come and worship him also. You see, here they are saying the same thing. Sie sagen das Gleiche. You know, the three wise men said they came to worship Jesus. Die drei Weisen haben gesagt, wir sind gekommen, um Jesus anzubeten. And this man, this king, said he want to worship Jesus. Dieser König hat gesagt, ich möchte Jesus anbeten. Does he want to really worship Jesus? Er möchte wirklich Jesus anbeten. Is his motive? Is it? Is his motive to worship Jesus or to kill Jesus? Ist sein Motiv, Jesus anzubeten oder Jesus zu töten? Praise the Lord. Hallelujah. You see, his motive was to destroy Jesus. Sein Motiv war, Jesus zu töten. But they spoke the same thing. Aber sie haben das Gleiche gesagt. You see, the three wise men and the king. Die drei Weisen und the same thing. Sie haben das Gleiche gesagt. You see, how do you know that this king, Herod, wanted to kill Jesus? Aber woher wissen wir, dass König Herodes Jesus töten wollte? Look at verse 16 of this chapter 2. Matthäus 2, Vers 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wroth. You know, the angel appeared to the wise men and told them in verse 13, look at verse 13. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take. Okay, sorry, verse 12. Let us read verse 12 before verse 13. And be warned of God in a dream that they should not return to Herod. You know, Herod told them to return to him. Herodes hat ihnen befohlen, wieder zurück zu ihm zu kommen. Come and give me the word. Gib mir das Wort, wo if das Kind ist. Him, wenn ihr das Kind so gefunden that I will come and worship damit him ich also auch zum Kind gehen kann und es anbeten kann. In the dream, aber im Traum. And be warned of God in a dream that they should not return to Herod. They departed into their own country another way. Praise the Lord. Hallelujah. They left to their own country in another way. They did not return to Herod. Ein Umweg gegangen und sind nicht mehr zu Herodes zurückgekommen. Yeah, it's as if they did not keep to their promise. Es sieht so aus, als ob sie ihr Versprechen nicht gehalten haben. They don't keep to any evil promise. Aber wir halten keine bösartigen Praise Versprechen. The Lord. Hallelujah. You see, we listen to the voice of the Holy Spirit. Wir hören der Stimme des Heiligen Geistes. It is not that I have promised, I can never fail. Sie sagen nicht, wir haben versprochen und deswegen können wir es nicht sprechen. We listen to the voice of God. Wir hören der Stimme Gottes zu. God said, don't go there. Gott hat gesagt, geht nicht dorthin. Though you have promised, you are coming. Obwohl wir versprochen haben, dass wir dahin gehen, gehen wir nicht dahin. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod received the young child to destroy him. Praise the Lord. Hallelujah. This is the man that said his give me, come bring the word to me so that I will come and worship him also. Das ist der Mann, der gesagt hat, ich will das Kind auch anbeten. Here the Lord is, God is saying that Herod seeks to destroy the child. Und hier sagt Gott ganz klar, Herodes möchte das Kind töten. And in verse 16, if we read it from verse 16, he said, then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth. And sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Yeah. Praise the Lord. Amen. You know, people think that we have this time we are so bad. Leute sagen, die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist so schlimm. Aber kann es so schlimm sein, wie hier beschrieben? Kein Präsident oder Kanzler kann heute sagen, alle Kinder, die unter 2 Jahre sind, werden heute getötet. Das kann keiner sagen. Heutzutage. Guckt euch an, was damals passiert ist. They went and killed. In verse 17, said, then was fulfilled that was spoken by Jeremiah. The prophet saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and will not be comforted because they are not. Rachel had 2 twins and they were both killed. Rahel hatte Zwillinge und sie wurden beide getötet. Yeah, they killed all the children from 2 years. Sie haben alle Kinder getötet. You see, can a time be worse than that? Kann es noch schlimmer sein als das, yeah, was da passiert? Of one person. Wegen einer Person. Praise the Lord. Halleluja. You see, we might say the same thing. Sie sagen vielleicht das Gleiche. But the motive, the value. Das Motiv. You see, the meaning, they are all Bedeutung different. Ist nicht gleich. I thought we are those that we are also there. I thought Nathaniel and Francisca that day, what they did to us, especially, let me say to me, I thank God that they have children and that their children are going to do it also to them. Ich habe Natalia und Franziska gesagt, dass das, was sie mir angetan haben, werden ihre Kinder ihnen auch antun. Es sei denn, sie tun Buße. I want them to repent. Ich möchte, dass sie Buße tun. You know, God is God that from, he said, from generation to generation, he asks in iniquity of the father, you see, he always asks on the children, the children's children. Gott, der Fluch, der auf dem Menschen liegt, wird weiter vererbt. And as said, the children repent. Es sei denn, die Kinder tun Buße. And come to Jesus. Und kommen zu Jesus. Then it does not belong to them. Dann gehört ihnen dieser Fluch you nicht see, it's mehr. Old Testament. Das ist das Alte Testament. But there is a place for the law. Aber es gibt einen Platz für das Some Gesetz. Do not understand any other language except the law. Einige Leute verstehen keine andere Sprache als das Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. You know, because I said it, weil ich das gesagt habe. And they understood it, und sie es verstanden haben. There was a form of unity. Gab es eine Form von Einheit. Praise the Lord. Halleluja. You know, Jesus himself uses law. Jesus hat das Gesetz auch genutzt. Before we go there, let me continue. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You're blessed. You see, I did not like what I said. Mir hat das, was ich gesagt habe, hat Even mir nicht gefallen. Messi did not like it. Meine Tochter hat das auch nicht gefallen. She doesn't like it at all, because I've said it before, even here, that before her, concerning such thing, you see, but she did not like it because I did not like it because I see it as a curse. Mir gefällt das nicht, weil ich das als einen Fluch sehe. I see it as a curse, but for God's children, no curse can come unto you. Und für Kinder Gottes, nichts kann uns verfluchen. You know, our parents can say it to us because we choose Jesus. Unsere Eltern können uns das sagen, können uns verfluchen, weil wir Jesus entschieden haben. Aber wenn wir Kinder no Gottes curse sind, can come unto you. Kann kein Fluch can dich treffen. You get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, so also, you see, my daughter, she did not like it, not because, maybe because it's a, you believe it's a curse also, but also a lot of those without, you see, those without, they say it a lot to their children. Und auch Menschen, die entweder im Gesetz sind oder Menschen, die Gott gar nicht kennen, nutzen diesen Satz sehr gerne, um ihre Kinder zu verfluchen, um sie zu verbannen. You see, they say to their children, you see, those without Christ, die ohne those without understanding, those without truth, und die Wahrheit nicht kennen. You see, some have prayed the prayer of salvation, but they don't know the truth. They speak it to their children. Sie kennen die Wahrheit nicht und verfluchen ihre Kinder mit diesen Sätzen. We and them are not the same. Aber wir sind nicht gleich. wie diese Menschen. You know, when we choose Christ, wenn wir uns für Christus entscheiden, when we choose Jesus and we reject Jesus the flesh, ist das Fleisch immer angegriffen. If I am saved, wenn ich errettet bin, and I speak the law, und ich das Gesetz spreche, to those that are in law, zu denen, die im Gesetz sind, my preaching law to them, dass ich das Gesetz zu ihnen predige, you see, my speaking law to them, dass ich das Gesetz zu ihnen spreche, is to save them, ist, um sie zu retten. I don't know if you understand. I say it to them so that to save them. Ich sage ihnen das, damit ich sie rette. Because he's saying that is the only language they can even understand. So, als ob das die einzige Sprache ist, die sie verstehen. You see, in Galatians 4, let us go to Galatians 4. Galater 4. Was I said will help us to read. Galatians 4. Praise the Lord. Hallelujah. Please, you can go and listen to the message again because you will. So that you understand it better. Amen. Amen. Galatians 4 from verse 1 to 8. Help me to read from just 1 and 2. Galatians 4, 1 bis 8. So I say, help us to read 1 and 2, shall we? 1 bis 8? 1 and 2. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter vormindern und verwalten bis zu der vom Vater festgelegten Zeit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the book of, we read book of Mark. Wir waren eben bei Markus. Here he said that it is hidden from them. Es ist vor ihnen verborgen. It is hidden for us. Es ist für uns it aufbewahrt. Was hidden. It is hidden from them. It is hidden for them. It is now being revealed to us. Es wird uns offenbart. You see, it is hidden from them. Es ist vor ihnen versteckt worden. Those without Christ. Sind, ohne Christus. They, those with those that are born again, but they don't understand the truth. They don't receive. They refuse to receive the truth. Die wiedergeboren sind, aber sich weigern, die Wahrheit zu akzeptieren. They refuse to surrender to Jesus. Sie weigern sich, Christus hinzugeben. Though they have prayed the prayer. Obwohl sie das Gebet gebetet you haben. You see, they, it is hidden for them. Es ist für sie aufbewahrt. But those that are now of Christ, aber die jetzt that surrender to Christ, die sich Christus hingegeben haben, that see Christ and never see themselves, die Christus sehen it nicht is sich selbst. Now being revealed to us. Uns praise wird es offenbart. Hallelujah. Hallelujah. Look at it from verse 1. Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be the Lord of all. You know, if you are born again, and if you refuse to know the truth, und ich weigere es, die Wahrheit zu akzeptieren, to accept the truth, to embrace the truth, die Wahrheit zu empfangen, to surrender to Jesus, und sich Jesus hinzugeben, you remain a servant. Bleibst du ein Diener. You remain a child. Bleibst du ein Kind. You are never mature. Du bist niemals reif. You see, though all the victory belongs to you. Auch wenn der ganze Sieg dir gehört. That's what he's saying. Now I say that the heir, as long as he is a child, you know, until you surrender to Jesus, nothing belongs to you. Erst wenn du dich Jesus hingibst, gehört dir etwas. I don't know if somebody understand it. Papa, can you help us to read verse 1? Vers 1, Galater 4, Vers 1. Now I say that the heir, as long as he's a child, differeth nothing from his servant, though he be Lord of all. Praise the Lord. Hallelujah. Though your spirit is saved. Obwohl dein Geist errettet though ist. Jesus is in your spirit. Jesus ist in deinem Geist. But you are not different from a servant. Aber du bist nicht anders als ein Knecht. Because you refuse to surrender to Christ. Weil du dich weigerst, dich Christus hinzugeben. Praise the Lord. Hallelujah. Now I say that the heir, as long as he is a child, different nothing from a servant, though he be the Lord of all. But it's under tutors and governors until the time appointed for the father. Until he surrender to Christ. Bis er sich Christus hingibt. You see, all those things, all the victory can never belong to you. Kann nicht dir gehören. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Lord, as a child, you cannot give them the real food. Du kannst ihnen nicht die wahre Speise geben. Because they are still babies. Weil sie immer noch Säuglinge sind. You see, you cannot give them that message of grace. Du kannst ihnen diese Botschaft von Gnade nicht geben. You can only give them what they can understand. They can understand that what you do to me, your children will do it to you. Sie verstehen nur, dass das, was du ihnen angetan hast, ihre Kinder es ihnen auch antun werden. They cannot understand that what you are doing to me, you are doing it to Jesus. Sie verstehen nicht, dass das, was du ihnen antust, das, was sie dir antun, sie Jesus antun. You see, they cannot understand. I'm talking about when I'm, if a child of God is speaking to somebody that is, that call him or herself a child of God, and and that person refuses to surrender to Christ, to the true God. Wenn ein Mensch sich weigert, sich Christus hinzugeben, obwohl er wiedergeboren ist. You see, I'm preaching or speaking laws to this very person. Wo man mit diesem Menschen über das Gesetz spricht. You see, you use law lawfully. Nutzt man das Gesetz there is a place for the law. Es gibt einen Ort für das Gesetz. Where you speak to them. You see, to bring them out of bondage, because that is the only language that they can understand. Das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. They remain a baby. Sie bleiben we Kinder. Want them to be mature. Wir wollen aber, dass sie and reif we sind. Use what they, you know, it's like when somebody is in primary one. Das ist wie wenn jemand in der ersten Klasse. You see, you cannot teach that person a primary six subject. Du kannst diesem Kind nichts von der sechsten Klasse beibringen. You see, you cannot understand it. Ich kann es nicht verstehen. The child is just in primary one. Das Kind ist erst in der ersten Klasse. Him or her something du zeigst der Person six. Dinge von der sechsten Klasse. You use what is in his level to teach him, du nutzt das, was auf seiner Ebene ist, um ihn raus aus dieser Gefangenschaft zu bringen. Praise the Lord. Halleluja. Hm. Then he said in Vers 3. Of Galatians 4. Even so, when we are children, we are in bondage under the element of the world. Even so, when we are children, we were bondage under the element of this world. We were once children. Wir waren auch Kinder, wie sie. But we are no longer children. Aber wir sind nicht mehr unmündig. We are now mature. Sind jetzt reif. Because of grace. Wegen der Gnade. Because we surrender to Christ. Weil wir uns Christus hingeben. And we want them to surrender to Christ. Wir wollen, dass sie sich auch Christus hingeben. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Wherefore, there are no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. How be then when you knew not God, you did service unto them which by nature are no gods. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We can say that we can say the same thing. Wir können das Gleiche sagen. But mean different thing. Aber mein etwas anderes. And our motives are so different. Unsere Motive sind so anders. Our value are so different. Unsere Werte sind nicht gleich. Let us look at Jesus also. Praise the Lord. Halleluja. Jesus and the good master. Jesus und der gute Meister. You see, Jesus came with grace. Jesus kam mit der Gnade. In John 1, you see. Johannes 1. He said grace and truth. Gnade und Wahrheit. By Jesus. Kam mit Jesus. You see, he is the author of grace and truth. Er ist der Autor von Gnade he und Wahrheit. He is the Bible. John 14, verse 6. He said, he is. Let's go there. Praise the Lord. Hallelujah. John 14. Johannes 14. Amen. Amen. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. He is the truth. And this is the truth. Now speaking to somebody with love. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist die Wahrheit, die jetzt zu ihm spricht. Go to Matthew 19, please. Matthäus 19. Matthew 19. Matthäus 19. From verse 16. 16. Praise the Lord. From verse 16, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? This man wanted eternal life. Dieser Mensch wollte ewiges Leben. What am I to do to have eternal life? Was muss ich tun, das ewige Leben zu erlangen? That is to have relationship with the true God. Um Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott zu haben. What am I to do? Was muss ich dafür tun? And he said unto him, What callest thou me good? There is no good but one, that is God. But if thou wilt enter into eternal, into life. Keep the commandment. You see, here Jesus is telling somebody to keep the commandment. Jesus sagt jemandem, dass er die Gebote halten soll. He said, keep the commandment. Du sollst das, die Gebote halten. He did not say, believe in me. Er hat nicht gesagt, glaub an mich. Or trust me, depend on me. Oder verlass dich auf mich. You see, you know, in Matthew, this same Matthew 5, he said, I came to fulfill the law. In Matthäus 5 sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. He is telling somebody, the law that he came to fulfill, he's telling somebody to keep it. Und hier sagt er zu jemandem, dass er genau diese Gebote, die er doch erfüllt hat, halten soll. Praise the Lord. Again in 1 Timothy. 1. Timotheus. Put something here, please. And let us go to 1 Timothy 1. 1. Timotheus 1. First Timothy 1. 1. Timotheus 1. Verse 8. Are we there, please? Are we there, please? Verse 8 and 9, we will read. But we know that the law is good if a man uses it lawfully. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Well, here it is. Praise the Lord. Hallelujah. He said, but we know that the law is good if a man uses it lawfully. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet. Again, there is a time for the law. Es gibt eine Zeit für das Gesetz. There is a time to use the law. Es gibt eine Zeit, um das Gesetz Again, zu nutzen. What you did to me, das, was du mir angetan what hast, you are doing to me, was du mir antust, your children, they are going to do it to you. Deine Kinder werden dir das antun. And that is law. Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz, was du nutzt, um jemanden zu bedrohen oder um jemand zu belehren. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 9 said, knowing this, that the law is not made for righteous man. Righteous man is those that depend on Christ, that trust Christ, that rely on Christ. Der gerechte Mensch ist der Mensch, der sich auf Christus verlässt, auf die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Please go back to Matthew 19. Matthäus 19. Here in verse 17, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandment. He said unto him, wish. Jesus said, thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear witness, the false witness. Honor your father and your mother, and thou shalt love your neighbor as yourself. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see the commandment here? Is it a gebot here? There are other commandments. You see, there are so many. Then the young man said unto him, all this have I kept from my youth up. What lack I yet? I have kept all. I have obeyed all, said the young man. Sagt der Jüngling. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This man is saying, I have kept all. Der Mann sagt, ich habe alles gehalten. And Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, because he wants us to be perfect like our father. Und er will, dass wir vollkommen sind wie unser Vater. Again in Matthew 5, he said we are to be perfect like our father. Matthäus 5 sagt, er, wir sollen vollkommen sein wie unser Vater. He wants us to be perfect. Er will, dass wir vollkommen sind. He said, if thou will be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. He said, go and sell all. Geh und verkaufe alles und gib es den Armen. He said, go and sell all and give to the poor. That is law. Das ist Gesetz. Because it's what you are doing. Weil es geht um das, was du tust. Und nicht das, was Christus für dich getan hat. Grace is what Christ did for you. Aber Gnade ist das, was Christus für dich getan hat. Law is what you do. Das Gesetz ist das, was du für Menschen machst. You see, if you are depending on what you are doing for people, wenn du dich auf das verlässt, was du für Menschen if you are selling everything and wenn du alles verkaufst und es den Armen gibst, Jesus, ohne Jesus bist du im Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. Grace is Jesus selling them and giving them through him. Gnade ist Jesus. Can you get it? Is Jesus selling them and giving them through you? Dass Jesus verkauft und gibt durch dich hindurch. The motive is Christ. Das Motiv ist Christus. You see, why you are doing it? Deshalb du es tust, ist Christus. You are doing it through the love of Christ. Du tust es durch die Liebe von Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, it is not I'm doing it for them to praise me. Du tust es nicht, damit du gefeiert wirst. I am not doing it because I am good. Oder weil du ein guter Mensch bin. You see, I am doing it because of Christ. Sondern ich tue es wegen Christus. Wegen Christus, der in mir lebt. Und wenn du dich Christus hingibst, bist du nicht mehr der Macher. Christus ist derjenige, der tut. Weil er das Motiv ist. Er ist der Grund, weshalb du Dinge tust. Halleluja. Dein Fokus ist ihm. Er ist dein Fokus. You see, somebody want to praise somebody, they should praise Jesus. Wenn jemand, not even you. Wenn es jemand zum Feiern, wenn jemand gefeiert werden sollte, dann ist es Jesus Christus allein. He is the reason. Weil er der Grund you ist. See, he is the one er ist derjenige, that is able to do it in der Lage ist, es durch dich hindurch zu tun. Praise the Lord. Halleluja. But when the young man heard this, that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here Jesus, he uses law. Jesus hat das Gesetz benutzt. You see, it is not to keep that man in bondage. Nicht um diesen Menschen Gefangenschaft zu halten, save that man, sondern um ihn zu retten. To tell that man that you need zu sagen, dass du einen Retter brauchst. You see, to tell that man that you und zu sagen, save dass du dich yourself selbst nicht retten kannst. You see, if I tell my child that what you are doing to me, Your children are going to do it to you. Wenn ich meinem Kind sage, dass das, was du mir antust, werden deine Kinder dir antun. You see, if I am saying it to my child, wenn ich es zu meinen Kindern sage, you see, as a child of God, I'm saying it to them. Als Kind Gottes. It's not the same as somebody that did not submit to Christ is saying it to her children that are submitting to Christ. Ist es nicht gleich wie jemand, der diesen Satz sagt zu seinen Kindern, die ihre Eltern verweigert haben wegen Jesus Christus. You know, we can say the same thing. Wir können das Gleiche sagen. That mean different thing. Aber meinen zwei verschiedene we can Dinge. Say the same thing. Wir können das Gleiche sagen. And have different motives. Aber haben andere Motive. That we are saying the same thing. Wir sagen das Gleiche. We read that of Herod and the three wise men. Wir haben das von Herodes und den drei Weisen gelesen. They both said they were going to worship Jesus. Beide haben gesagt, dass sie Jesus anbeten wollen. But the Herod motive was to kill Jesus. Aber das Motiv von Herodes war, um Jesus But zu töten. The three wise men were there. We are going there to really worship Jesus. Aber die drei Weisen wollten wirklich dann, um Jesus you anzubeten. Know that they said the same thing. Sie haben das Gleiche gesagt. They were of different motives. Also sie hatten unterschiedliche Motive. So also God's children, genauso Gottes Kinder. Es gibt Dinge, die wir immer noch you sagen. See, it is not to keep people in bondage. Nicht um Leute in Gefangenschaft you zu know, halten. The only language that people that you know if you are under law. Wenn du unter dem Gesetz bist. The only language you can even understand die einzige law. Sprache, die du verstehst, ist And das Gesetz. Why this very man that Jesus used law Deswegen dieser Mensch. He was under law. Auf den Jesus das Gesetz angewendet hat, er war selbst zum Gesetz. What am I to do? It's all about you. Er hat gesagt, was soll ich tun? So es ging um dich. Es geht nur um dich. Er kam mit dem Gesetz. And Jesus replied with law. Und Jesus hat mit dem Gesetz geantwortet. It is not to keep him there. Nicht um take him out. Ihn im Gesetz Because zu the only halten, one sondern um ihn da rauszuholen, damit er erkennt, if you understand what I'm preaching. Praise the Lord. Dass das Gesetz ihm nichts nützt, weil er es nicht erfüllen kann. We have read in 1 Timothy where it said the law is good. Wir haben 1. Timotheus gelesen, wo steht, dass das If it is used, Gesetz gut ist, lawfully. Wenn es rechtmäßig genutzt wird. Children understanding, they understand law. Kinder verstehen das Gesetz. They understand beating. Sie verstehen they don't understand Schläge, grace. Aber sie verstehen keine Gnade. If you do it, I will beat you. They understand. Sie verstehen das, wenn du sagst, wenn du das und das machst, kriegst du Schläge. But if you do it, God, you know, you are a child of God. So don't do it because you are a child of. They don't even know what also it verstehe is nicht, wenn, child of wenn God. Du sagst, nur das tust, But ist das nicht von Christus. Du ergibst dich dem Teufel und öffnest die Tür für den Teufel und du willst nicht, dass der Teufel bei dir zu Hause ist. Das verstehen sie nicht. Sie verstehen nur, wenn du das tust, kriegst du Schläge. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you lie, if you steal, I will beat you. Wenn du lügst und stehst, kriegst du Schläge. Das verstehen sie. But if you lie and you know you are a child of God, lying and stealing is bad. Wenn du sagst, aber cannot even understand du bist ein Kind Gottes und nicht ein Kind des Teufels und der Teufel ist der Vater der Lügen. Deswegen spricht dich die Lüge, weil sonst die Muttersprache des Teufels spricht. Das versteht ein Kind nicht. You see, we are in Galatians 4. Wir sind in Galater 4. There he said that law is your connect law to be a child. Er hat die Gnade mit einem Kind verglichen. He said, law is a child. Das Gesetz ist ein Kind. That you remain, you see, that you are to get out of, so that you are matured. Das Gesetz ist so, wie als ob man unmündig ist, als ob man noch ein Kind ist. Und wir sollten raus aus dieser Unmündigkeit kommen und reif werden. Then those without speaking law to you. If those without grace, without understanding, die ohne Christus sind, you see those without, you see they are if they are speaking laws to you. Wenn sie Gesetze zu dir sprechen. I've just read of that of those with, that is those that are God's children. When there is like me, if I speak law to you. Wenn ich zum Beispiel das Gesetz zu dir spreche. I've just finished that. You see, that's number one. That I don't use Christ as an example that how he spoke to the good master, to that man that said that came to him and called him good master. Ich habe das Beispiel von dem reichen Jüngling und Jesus Christus dafür benutzt. Then number two, those that you see, those without speaking law to you. Und jetzt spreche ich über die Leute, die Wahrheit eben nicht kennen, aber versuchen, das Gesetz auf dich anzuwenden. You see, for example, what you are doing to me, your children will do the same Beispiel, to you. Beispiel das, was du mir antust, wenn deine Kinder dir antun. You see, their meaning, their motive are not the same. Ihr Motiv ist nicht das Motiv von Christus. They want to bring you into into bondage. Sie wollen dich verfluchen, sie wollen dich in Gefangenschaft bringen. You see, the same bondage that they are die gleiche Gefangenschaft, in der sie jetzt you leben. See, they want you to compromise with them. Sie wollen, dass du Kompromisse eingehst. They want to bring you to their level. Sie wollen, dass du auf ihrer Ebene bist. Praise the Lord. Halleluja. I don't know if you can understand what I'm preaching. You see, what they are going to tell you things. Sie werden dir Dinge sagen. You see, they can tell you the same thing that I can even tell. Sie können dir das Gleiche sagen. But our motive, our meaning, our values are so different. Aber dennoch haben wir andere Motive. You see, that they say it does not mean we do not say it. Das, aber weil sie es sagen, heißt es nicht, dass wir es nicht mehr sagen können. Boasting. They boast, we also boast. Genauso wie das Rühmen. Sie rühmen sich. See, aber boast of themselves. Wir rühmen uns auch. Aber wegen Christus, nicht wegen unserem Fleisch, nicht wegen unserem Selbst. Praise the Lord. Halleluja. You see, we have different lives. The reason why we do things are so different. Der Grund, weshalb wir Dinge tun, ist nicht ihr Grund. Praise the Lord. Halleluja. In Romans 8, from Römer 8. You to them, you are not to be condemned because you are after Christ. Du solltest dich nicht verurteilt fühlen, weil du hinter Christus her bist. You are to learn to be in the Spirit. Du solltest lernen, im Geist zu sein. And that is how you will not feel the condemnation. Und so wirst du auch nicht die Verurteilung fühlen. So wirst du dich auch nicht verurteilt fühlen und dich schuldig fühlen und deswegen Kompromisse eingehen. You see, they are going to speak that love to you. Die werden dieses Gesetz auf dich runtersprechen. But you are to be in the Spirit. Aber du musst im Geist bleiben. So that you will not condemn yourself. Damit du dich selbst nicht verurteilst. Because Satan wants to condemn you through them. Der Teufel will dich durch sie verurteilen. He wants to bring you to their level. Er will see? Dich auf ihr Niveau bringen. And he will always speak through them to you. Und er wird immer durch sie zu dir sprechen. You see, again, that word, that sentence, you see, if what you do to me, your children will do it to you. You see, it's like a curse. Es ist wie ein Fluch. But for God's children, no curse can come to us. Aber für Kinder Gottes, kein Fluch kann uns erreichen. And if you know that you are of the Spirit, wenn du weißt, dass du vom Geist Gottes bist, and whatever this, any evil this, if they say something like that, und wenn sie sowas zu dir sagen, don't allow it to condemn you. Lass nicht zu, dass dich verurteilt. Don't fall into condemnation. Fall nicht in die, Verurteilung. Really, I want my children to do to me what I've been doing to my parents. That should be what you are even to say. Ich möchte, dass meine Kinder mir das antun, was meine Eltern mir angetan you haben. To say to them, das sollst du ihnen sagen. It's true. What you are saying, what I am doing to you, my children are going to do it to me. I want my children to do to me what I am doing to you. Ich möchte, dass meine Kinder mir das antun, was du mir antust. Because I want my children to choose Jesus. Weil ich will, dass meine Kinder sich für Jesus entscheiden. I am choosing Jesus. Ich entscheide mich für you Jesus. You know, if we are not choosing Jesus, wenn wir uns nicht für Jesus we entscheiden, cannot say that. Können wir das nicht sagen? I don't know if somebody is understanding. I don't want my children to choose me. Ich möchte nicht, dass meine Eltern, dass meine Kinder Jesus sich für mich entscheiden und Jesus verweigern. I don't want my children to choose the flesh. Dass sie das Fleisch wählen und Jesus verweigern. No matter how loud the flesh cry. Egal wie laut das Fleisch weint. No matter how loud my flesh cry. Egal wie laut mein Fleisch weint. You see, I don't want my children to choose my flesh. Ich wünsche, dass meine Kinder mein Fleisch wählen. I want them to choose Christ. Ich will, dass sie sich für Christus entscheiden. You see, that should be your answer also das sollte today. Immer deine Antwort sein für sie. Praise the Lord. Halleluja. That they want their children to reject Christ. Aber sie wollen, dass ihre Kinder Jesus verweigern. And choose their flesh. Und sich für ihr Fleisch entscheiden. And it is evil. Und das ist bösartig. Praise the Lord. Halleluja. When their flesh is crying, wenn ihr Fleisch weint, it is a blessing for us. Ist es ein Segen für uns. Praise the Lord. Can you understand? You see, their flesh is crying. Ihr Fleisch weint. You see, when they are telling you your children or your child is going to do the same thing to you, you see, it's their flesh that is crying. Wenn sie sagen, dass wenn sie anfangen, dir zu drohen und die Sachen an den Kopf zu schmeißen, dann musst du erkennen, dass es das Fleisch ist. Ihr Fleisch weint. And they want to keep you in the bondage. Und sie wollen dich verfluchen. You see, so that you not compromise, you not condemn yourself. Damit du dich selbst verurteilst. You compromise, you not join them. Kompromisse eingehst. You see, but you are. To remember ah, du musst dich erinnern, dass du dich für Christus entscheidest. You also want your children to und du willst auch, dass deine Kinder sich für Christus and entscheiden. You are to tell them this is a prayer und du sollst sagen, du betest für mich. That I love it. Und ich liebe dich. I will not reject it. Ich werde es nicht because I want my children to also choose Christ. Weil ich will, dass meine Kinder sich auch and für Christus entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But if we are not in the spirit, we can't. Wenn wir nicht im Geist sind, not like it. Wird uns das nicht gefallen, wenn sie uns das sagen? I don't know if you understand it. You know, sometimes when they say, when parents say it to us, we don't even like it. Wenn Eltern uns das sagen, gefällt uns das because nicht. Because we don't understand the truth. Die Wahrheit verstehen. And because we are not we don't know that truth that it is. It is a blessing for us, for our children to do to us what we are doing to our parents. Wir erkennen nicht, dass es ein Segen ist, wenn unsere Kinder uns das antun, was sie uns antun, weil sie Jesus Christus gehorchen. Because the children, you choose Christ. Weil du dich für Jesus entschieden hast. You see, if you are rebelling, you are fighting your mother for. No, not for Christ's sake. Wenn du deine Mutter bekämpfst aus fleischlichen Gründen, and it's wrong. Ist es falsch. That is evil. Das ist teuflisch. You see, that is also evil because according to the Bible, you are to obey them. Weil nach der Bibel sollst du ihnen gehorchen. In flesh. Im Fleisch. You see, but once it comes to Christ, aber wenn es um Christ geht, sich für Christus zu entscheiden, entscheidest du dich für Christus. Never allow them to condemn you und in any form. Dass du von ihnen verurteilt because Satan will want to condemn you to euer Teufel will dich durch sie verurteilen. And he will use that condemnation to bring you to their level. Und er wird diese Verurteilung nutzen, um sie auf then ihre you Ebene will zu now bringen. Compromise. Und dann wirst du Kompromisse eingehen. Because of the good of this world. In dem Guten dieser Welt. Because of the love of this world. In der Liebe dieser we Welt. We do not follow the love of this world. Wir folgen der Liebe Christus. Wir folgen der Liebe von Christus. Praise the Lord. Halleluja. Please, you listen to it at home, and if you have any question, you have the right to ask. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we are not to allow them to judge us. Wir sollten nicht zulassen, dass sie uns über uns richten. You see, those that are of Christ can never be judged. Die, die von Christus sind, können nicht verurteilt werden. You see, those that are in the spirit, die im Geist sind, you are the one that judge. Du bist derjenige, der verurteilt. And you will not allow anybody to judge you. Du wirst nicht zulassen, dass sich jemand verurteilt. How can you do that? Wie how do you do that? Wie tust du it's das? By reminding yourself that you choose Christ. Also Christ kann never be judged. Jesus nicht verurteilt werden praise kann. The Lord. Halleluja. You see, and you and knowing that we bring you out of condemnation, you will not then condemn yourself. That is how you cannot condemn das yourself. Das zu wissen wird die Verurteilung verbannen, weil knowing that you now choose Christ. Du erkennst, du hast dich für Jesus entschieden. Es gibt keinen Grund, dich zu verurteilen. Du hast dich für Jesus entschieden, take away that condemnation. Das nimmt diese Verurteilung that weg. That condemnation that supposed that you condemn yourself and bring yourself and see it wrong. See what you are doing wrong and now trying to compromise with them. Die deine Entscheidungen und deine Schritte, die du im Herrn getan hast, angreift und die einreden will, dass du einen Fehler getan hast und dass du Dinge anfängst zu bereuen, die du in Christus getan hast. And also, if we are in the spirit, we will rejoice. Wenn wir im Geist sind, werden wir uns freuen, we have chosen Christ. Dass wir uns für Christus entschieden we haben. Also want our children to choose Christ. Wir wollen auch, dass unsere Kinder sich für Christus entscheiden. There is a difference between the flesh. Es gibt einen Unterschied you zwischen see, dem Fleisch. For flesh sake and for Christ's für das Fleisch und für Christus. You see, the difference between for flesh sake Unterschied zwischen Fleisch and For Christ's sake. Und Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We were in Berlin. Wir waren in Berlin. And a lot of things. We did a lot of things. Wir haben noch viel gemacht. And we just thank God how everything went. Wir sind dankbar für alles. You see the embassy. Die Botschaft. With Nathaniel. Nathaniel. I was speaking together. Das Gespräch. You see everything. They were all wonderful. Es war wundervoll. We thank God that even Nathaniel was able to hold my hand and said, "Mommy, let us settle." Und Nathaniel war sogar in der Lage, meine Hand zu halten und zu sagen, dass er möchte, dass wir halt einfach Frieden haben. You know, we boast, wir rühmen uns. But not to bring people down, aber nicht, um andere Leute runterzuziehen, sondern um andere Leute zu erbauen. Christ, wenn du dich mit Christus rühmst, wird es Leute aus der Gefangenschaft nehmen. Yourself, aber wenn du über dich selbst wenn du dich selbst rühmst, dann bringt es Leute in Gefangenschaft, weil Leute können nichts an ihrem an ihrer Intelligenz tun. You see, they are boasting of their intelligence. Wenn man über seine Intelligenz prahlt, you cannot change your intelligence. Du kannst dein IQ nicht so krass erhöhen, dass er auf einmal auf dem gleichen Stand ist wie bei dieser Person. Es zieht dich runter, weil du nicht so sein kannst wie diese Menschen. But if you are boasting of Christ, wenn du dich mit Christus rühmst, it brings you up. Es baut andere auf. Wieso? You see, you just come to Christ, they will be like me. Komm zu Christus, dann bist du auch so. Christ is the same for everybody. Jesus ist für jeden gleich. Praise the Lord. Halleluja. You see, and I thank God that how everything went and the law work for his purpose in that very place in Berlin. Und ich bin auch dankbar, dass das Gesetz rechtmäßig genutzt worden ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then we spoke also about forgiveness. Wir haben auch über Vergebung gesprochen. You know, if you are under law, you never forgive. Denn wenn du im Gesetz bist, kannst du nicht vergeben. Under grace is forgiveness. In der Gnade ist es Vergebung. Praise the Lord. Halleluja. It's not I forgive because he is my child. Ich habe nicht vergeben, weil er mein Sohn ist. Son, is my daughter. Oder weil es meine Tochter ist. I forgive because of Christ. Ich vergebe wegen Christus. You see, I forget because of Christ. Ich vergesse wegen Christus. I leave everything for ich lasse Christ alles wegen Christus it zurück. Is for Christ's sake. Wegen Christus. And not for the flesh's und nicht wegen dem Fleisch. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. In Philippians 3, verse 13. Philippa 3, 13. Philippians 3, verse 13. Praise the Lord. Hallelujah. I really thank God for everything that happened in Berlin. You see, the Lord was really at work. Ich danke Gott für alles, was mit ihm passiert ist. Der Herr war, ist am Werk. Amen. Amen. That we are able to speak the word of God. Dass wir in der Lage waren, Gottes that Wort zu sprechen. Das ist meine größte Freude. Halleluja. It's not even getting the visa. Nicht das Visum bekommen. That we were able, even in the embassy, to preach the word of God. Dass wir auch in der Botschaft waren, um das Wort Gottes zu predigen. You see, yeah, you see, it was just the word of God here, the word of God there, the word of God. Even with Nathaniel, where we started, it was a thing we are not going to preach the word of God. Auch bei Nathaniel zu Hause. Am Anfang sah es so, dass wir heute gar nicht über das Wort Gottes sprechen werden. Because even themselves, they were surprised because how we started, it was as if let us just put that aside. Sie waren auch, denke ich mal, selbst überrascht, und weil wir einfach so gewirkt haben, als ob wir das alles beiseite geschoben hätten und but nicht darüber sprechen wollen. Aber als ich anfing, Fragen zu stellen, habe ich gefragt, wie geht es eurer Beziehung mit Jesus Christus? Praise the Lord. Halleluja. Then he said he's happy that we are going to speak together. He said because we have never sat down face to face like this and speak together. Gesagt, it's better we speak together face to face than from one hearing what the other is saying. What that, he said it's better like this. Das ist mir lieber, dass wir von Angesicht zu Angesicht über dieses Thema sprechen, anstatt per Telefon oder per Hören und Sagen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, as time goes on, he said he was not, he will not come to my church. Er hatte gesagt, dass er trotz der Differenz und trotz dem Gespräch, aber dennoch nicht zu unserer Gemeinde kommen würde. And I said, I'm not looking for people in my church. Gesagt, ich suche nicht nach Leuten in meiner Then Gemeinde. Then I said, I'm not coming to your church, Ilda. Ich komme auch nicht zu deiner Gemeinde. So when I got home, the Lord said, who owns the church? Is it my church? Und der Herr hat mich dann einmal gefragt, also, wem gehört deine Gemeinde? He said, it's not my church, it es ist his nicht church. Deine Gemeinde, es ist seine He Gemeinde. Said, somebody rejecting here is rejecting him. Jemand, der das, die Gemeinde verweigert, verweigert Christus. He said, he has started understanding and he will understand completely. Er hat angefangen zu verstehen und er wird es vollkommen verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Philippa 3. But I was so surprised of so many things he said. Und ich war überrascht über viele Dinge, die er gesagt hat. He had been rejected. He even talked about the Holy Spirit. Er hat auch sogar einmal über den Heiligen Geist gesprochen und ich war verwundert. He said, I said, what about your wife? Is she born again? Ich habe auch gefragt, ob seine Frau wiedergeboren ist. Sie hat ja, er hat ja gesagt. I said, but you said she was born to go to hell. Ich habe gesagt, du hast doch mal erzählt, dass sie für die Hölle bestimmt ist. Then he said, no, mommy, I don't want us to go to the past. I said, okay. Because that was what you told me, that she can never be born again. Weil das ist das, was du mir gesagt hast, dass sie eben nicht wiedergeboren werden kann, weil es halt Leute gibt, die einfach nicht wiedergeboren werden können. Praise the Lord. Ja. Philippians 3, verse 13. Philippa 3, 13. Look at what Paul, the writer of Philippians, said. He said, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Praise the Lord. Hallelujah. You see, we forget those things that are behind. Wir vergessen das, was hinter uns liegt. And reaching hand towards those things that are before. Und strecken uns zu dem aus, was vor uns liegt. You see, the one thing I do. Eins tue ich. The one thing Eins tue ich. I do. Praise the Lord. Hallelujah. To forget the past. Ich vergesse die Vergangenheit. It is not forgetting the past without Christ. Ich vergesse die Vergangenheit nicht mit Christus. You see, unbelievers can also forget the past. Weil Ungläubige können die Vergangenheit auch vergessen. They forget the past and just Sie vergessen auch die Vergangenheit und gehen einfach ihr, machen ihr Leben weiter. Just forgetting the past without Christ. Aber es ist nicht die Vergangenheit vergessen ohne Christus. It is Christ helping us to forget Christus the past. Hilft uns die Vergangenheit zu vergessen. He is our helper. Er ist unser Helfer. You see, he gave us the Holy Spirit. Er gab uns den Heiligen that Geist. That he called the Comforter. Der unser Tröster ist. Help us to der uns forget hilft, the past. Die Vergangenheit zu vergessen. The natural man can forget the past also. Der natürliche Mensch kann die Vergangenheit a auch vergessen. A mother and a son, because I am your mother, I forgive you. I want to forget the past. Eine Mutter kann auch aus Mutterliebe einfach sagen, ich vergesse die Vergangenheit. That is for the flesh Aber aus dem Fleisch. For us, it für is uns always for Christ's sake. Es ist immer wegen Jesus Christus. God always do everything for us for Christ's sake. You Gott see? Tut alles für uns wegen Jesus see, Christus. Christ is always the reason, Christus our ist immer motive, der Grund, the root unser Motiv, of all our doing. Die Wurzel all unseres Tuns ist immer We Jesus Christus. We are to do things for Christ's sake. Wegen Christus sollten wir Dinge tun. In 1 Samuel 12, verse 22. 1. Samuel. He said, God will not forsake his people for his name's sake. It's not for your mother's sake, but for his name's sake. Steht, dass Gott seine Menschen, sein Volk nicht vergessen wird wegen dem Menschen, wegen Christus selbst. That is in 1 Samuel 12, 22, you see. 1. Samuel 12, 22. He said, God will not forsake his people for his name's sake. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. Praise the Lord. Hallelujah. You see also in Mark 10, der Herr, verse 28-31, er wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen. Jesus told us for his sake and the gospel's sake. Und es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Not for son's sake. Not for mother's sake. Nicht wegen den Kindern. Not for daughter's sake. Nicht wegen Not for Töchtern. Father's sake. Nicht wegen Vätern. But for Christ's sake. Sondern Christus willen. And the gospel. Und dem Evangelium. And not for Pope gospel. Nicht wegen dem Papst. See, I'm not for Moses gospel. Nicht wegen dem or religious Mose, gospel. Einem religiösen he said for my gospel. Sondern wegen dem Evangelium von Jesus Christus. That is Mark 10, 28 to 31. Praise Matthäus the Lord. 10. Hallelujah. Hallelujah. Let's go there, please, because there's something I also wanted to quickly point out. Mark 10. Markus 10. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that have left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or child, or children, or lands for my sake and the gospel's. You see? And the gospel's. You see, it's so gospel's. Dein eigenes Evangelium. You see? But he shall receive an hundredfold now, in this time, you see, houses and brethren, and you see, hundredfold of anything you give to the Lord. This is the word of Jesus. Das sind die Worte von Jesus. It's a hundredfold. If you give 100, you see, if you give one, you get hundredfold. Two, you get 200-fold. You see, three, you get, you say, everyone is 100-fold. You see, that is 10,000%. 10,000%. You see, it's 10,000%. It's not just 100%. Nicht nur 100%. 100-fold is not 100%. 100-fältig ist nicht 100%. You see, in this world, we talk about 100%. In dieser Welt sprechen wir über 100%. You see, but in Christ's word, Jesus talks about 10,000%. Aber Jesus spricht über 10,000%. He said, whatever you give, you see, hundredfold return. It means 1 to 100. 1 to 100. 1 to 100. Praise the Lord. Hallelujah. They shall receive 100-fold now in this time. You see, one of the reasons why you know you cannot die now. You bless the house of God. Du segnest das Haus Gottes. You are always there to bless the house of God. Du bist da, um das Haus Gottes. And Jesus promised you 100-fold. Und Jesus hat dir 100-fold versprochen. And that 100-fold you have not get it. Dieses 100-fältige hast du noch nicht erfahren. You see, you don't have it now. Du hast es jetzt and nicht. You must have it before you leave here. Und du wirst es haben, bevor that du weg bist. That is his promise. Das ist sein Versprechen. And that is one of the reasons. It's a guarantee. Das ist eine Garantie für dich. But he shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions. You see, it is not without persecution. Nicht ohne Verfolgung. If you leave your mother and choose Jesus, wenn du deine your mother verlässt, will persecute you. Und dich für Jesus entscheidest, wird deine Mutter dich verfolgen. He will tell you, you know those words that he's telling you is persecution. All diese Flüche, die sie über dich ausspricht, sind Verfolgung. If you refuse to join your son or your daughter, wenn du dich weigerst, deinem Kind and follow religion, und deinen Kindern dich anzuhängen. You see, 100-fold return. 100-fältig. You see, 100-fold return. Empfängst du. It's not just only one son. Nicht nur ein Sohn. You see, 100-fold. Sondern 100-fältig. Praise the Lord. Halleluja. Because the Lord will not change that son. Und der Herr wird jetzt diesen Sohn and ändern. That son will no longer be the old son. Und dieser Sohn wird nicht mehr der alte not Sohn the sein. New son. Und der neue Sohn. It's like the rod of Moses. Wie der Stab von Mose. You see, the rod of Moses was even greater than 100-fold. Der Stab von Mose war größer als 100-fold. Praise the Lord. Halleluja. You know, Moses' rod could not even do anything der Stab before von Mose konnte nichts tun. God's rod. Erst als es Gottes Stab wurde, dann konnte es Dinge tun. You see, as Moses submitted it to God, als Moses es, Gott übergeben hat, you see, as when the rod came, the rod he could not bring water from the rock. Und als dann halt dieser Stab von Gott he could not kam, divide konnte sea, es das so Meer walk on dry ground. Teilen, damit sie durch trockenen Boden Praise gehen können. The Lord. You see, that is how it changes somebody that thief, so verändert er ihn. That is still no more, and he now become a giver. Ein Dieb wird zu einem Wohltäter. Praise the Lord. But he said with persecution. Aber mit Verfolgung. And in the world to come, eternal life. That's a relationship with. Und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Das heißt eine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. See, with persecution. There is persecution. Es gibt Verfolgung. Amen. You know, he persecuted God's children. Paulus hat die Kinder Gottes verfolgt. It is, you know. We might say that. We say that no curse can come to us. Wir sagen, kein Fluch kann uns treffen. But if you persecute others, wenn du andere verfolgst, you are going to be persecuted. Wird man dich auch verfolgen. It's a matter of time. Das ist eine Frage der Zeit. You know, Paul persecuted a lot of God's children. Paulus hat sehr viele Kinder Gottes verfolgt. And where he was now saved, und als er dann errettet wurde, he was persecuted. Wurde er verfolgt. Dearly. Und das ist he bitterlich. Dearly for it. Er hat sehr viel dafür zahlen müssen. Halleluja. You see, those that are persecuting die Leute, die dich verfolgen, das ist eine Frage der Zeit. Praise the Lord. Halleluja. You know, he said with persecution. Mit Verfolgung. And in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What we are facing today is persecution. Was wir heute erfahren, ist Verfolgung. Because of his name. Wegen seinem Namen. You see, we are facing persecution because of his name. Wir werden verfolgt wegen seinem Namen. He said, those that are called by his name, if they can humble themselves, he wants us to humble ourselves. Er möchte, dass wir uns demütigen. Those of us that are called by his name. Die, die unter seinem Namen gerufen werden. Quickly go to 2 Chronicles. 2. Chronik. 2 Chronicles. Second Chronicles 7. 2. Chronik 7. Verse 14. 14. He said, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. You see, turn from their wicked ways. The wicked ways is turning away from Jesus. That is the wicked way. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Praise the Lord. Halleluja. You see, turning from wicked way. The wicked way that we turn from is turning from the world and let our focus be on Christ. Wir kehren um von der Welt und richten uns hin zu Jesus Christus. He's not turning away from stealing. Wir kehren uns nicht vom He's vom not Stehlen turning away from lying. Oder vom Lügen. He's not turning away from fornication. Oder von Unzucht. He's turning away from the world and facing Jesus. Wir kehren uns weg von der It Welt. You see Jesus. Und sehen Jesus. You see, you see Jesus that wir can sehen help Jesus. You to turn away from those things. Und wenn du Jesus siehst, dann kannst du dich erst von diesen He's Sachen not wegdrehen. Turning away from fornication that help you to see Jesus. Dich von der Unzucht wegdrehen, wird dir nicht helfen, Jesus zu sehen. It is turning to Jesus that help you to turn away from those things. Dich zu Jesus zu drehen, wird dir helfen, dich von dieser Unzucht wegzudrehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, let me quickly explain these two things. I want to use myself and Nathaniel. And I want to use you and your parents. Ich will ein Beispiel machen mit mir und Nathaniel und ihren euren Eltern. Nathaniel was persecuting me. Nathaniel hat mich verfolgt. Oh, myself and my sister. Oder meine Schwester und ich. You see, there are the persecution upon persecution. Es gab Verfolgung über Verfolgung. You know, there was a time somebody did something to me here. Es gab eine Zeit, wo jemand mir etwas angetan and hat. And I was, it affected me. Und es hat mich sehr stark angegriffen. Then the Lord said. Der hat mir gesagt, what my son did to me. Was mein Sohn mir angetan hat. Or what my sister did to me. Was meine Tochter mir angetan hat. Is it greater than what this person did to me? Ist es größer als das, was diese Person mir angetan hat? He said no. Er hat gesagt, nein. He said, if I can forget that, er hat gesagt, wenn ich das vergessen kann, it's over with this. Ist es mit dem hier vorbei. Praise the Lord. Halleluja. You know, right from time, I am the type that love family. Ich war von Anfang an ein Familienmensch. I love the natural family. Ich liebe die natürliche Familie. Even there, they are surprised of the way. It's like U-turn. The way that I now do things. Meine natürliche Familie ist verwundert über die Art und Weise, wie ich jetzt mit Dingen umgehe. They are all surprised. Sind alle verwundert. Even the last telephone, the last was it last 2 weeks. My sister phoned me and said, before this time. Before I became a child of God, I loved them. But now I don't love them any longer. Meine Schwester hat vor 2 Wochen gesagt, dass bevor du ein Kind Gottes wurdest, hast du uns geliebt und hast alles für uns getan. Aber jetzt, da du jetzt wirklich ein Kind Gottes bist, liebst du uns nicht mehr. They said they want me to return to before. I said I rejected in Jesus' name. Sie haben gesagt, sie wollen, dass ich wieder wie früher bin. Und ich habe es verweigert in Jesus' name. I said I rejected in Jesus' name. Ich habe es verweigert in Jesus' name. That time I was in bondage. Damals war ich in der Gefangenschaft. I was in the bondage of flesh. Ich war in der Gefangenschaft. It was always about flesh control. Es ging mir immer but now it's about Christ control. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, I rejected it. I said, I reject it. This is, that is not my portion. Das ist mein Weg. Now it's all about Christ. Mir geht's jetzt um you see, I do not love, I still love you. Ich liebe euch. But I don't trust you. Aber ich vertraue euch. You see, love and trust, you, they are two different things. Liebe und Vertrauen ist nicht das Gleiche. I love you with the ich love of God. Mit der I'm no longer with the natural love. Natural before that, before this time, it was with the natural love. But now it is the love of aber God. How is it the love of God? If you choose Christ, then I'm there for you. Wenn du dich für Jesus entscheidest, bin ich da für dich. But if you reject Christ, wenn du Jesus verweigerst, bin ich weg. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, if you choose Christ, wenn du dich für Jesus entscheidest, bin ich da für dich. You see, but if you reject Christ, wenn du Jesus verweigerst, I am not there. Bin ich weg. I thank God that God has turned my heart. Ich danke Gott, dass he er mein Herz away from the flesh. Weggedreht hat vom He's Fleisch. Now focused on his es ist fokussiert auf dem Geist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's no longer, no. I no longer, he said before this time, when they always maltreat me, and I just take everything like that. Well, the way they were dealing with me, they punished me. He said they will do this and that. I will still forgive them. I will still be fighting for them. He said, but now I don't listen to them any longer. I said because I listen to Christ. Gesagt, I'm no longer to the flesh. Früher haben wir dich so krass ausgenutzt. Wir haben dich verletzt. Wir haben dir wehgetan und trotzdem bist du immer wieder zurückgekrochen und hast dich entschuldigt. Und für mich gekämpft. Aber du warst immer noch da für uns, hast uns geliebt. Und jetzt sieht es so aus, als ob du dich gar nicht mehr für uns interessierst. You see, they want me to go back to the flesh. Sie wollen, dass ich wieder zurück zum Fleisch gehe. Aber ich werde und kann it's nicht mehr zurück zum Fleisch gehen. Es ist vorbei mit der Welt. Amen. You see, it's not Christ forever. Es ist Christus für immer. You see, I know that whatever I surrender to him, ich weiß, was immer ich ihm übergebe, he bring them hundredfold back das bringt er hundertfältig zurück. Amen. They must come back hundredfold. Sie muss zurückkommen. I trust him. I believe him. He is not a man that er ist kein Mensch, der lügt. The Lord wants us to be fast in connecting him to all. Der Herr will, dass wir schnell sind darin, ihn mit allem zu verbinden. What people do to us. Das, was Leute uns antun. What people say to us. Was Leute uns sagen. You see, we know that in Colossians 3, verse 16 and 17. 3, 16 und 17. You see, the church does not belong to me, but to Christ. Die Kirche gehört nicht mir, sondern Jesus Christus. He said it belonged to him. Er sagt, es gehört ihm. You know, if they are seeing you, they see you as how children rebel against their mother. wenn sie dich sehen, sehen sie euch als Kinder, die unerzogen sind, die ungehorsam sind und die gegen ihre Eltern kämpfen. But they don't see you as you, that you choose God. Sie erkennen nicht, dass ihr euch für Gott entschieden habt. You see, they don't see you that you choose Christ. Dass ihr euch für Christus entschieden habt und das Fleisch verweigert habt. But don't allow that to bother you. Aber lass nicht zu, dass sich das stört. You see, but the Jairus and Jesus said, you believe. He did not tell them to believe. Those people. Als die Tochter von Jairus gestorben ist, hat Jesus zu Jairus gesagt, du musst glauben und nicht diese ganzen Leute, die hier rumstehen und sich das anschauen, sondern what du. Matter is what you believe. Was zählt, dass du glaubst? Can you get it? It's not what they believe. Und nicht, was sie glauben. It's what you believe. Geht um das, was as du glaubst. You hold on to the Lord, wenn du den Herrn festhältst, it's a matter of time. Ist eine Frage der Zeit. See, they will really come back to the Lord. Und sie werden zurück zum Herrn kommen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. See, in let us go and close with Ephesians 5. Ephesians 5. Ephesians 5. Amen. Amen. From verse 15. Epheser 5, Vers 15. He says, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understand what the will of the Lord is. The truth is the will of God for us. Die Wahrheit ist der Wille Gottes für uns. The will of God is the truth. Der Wille Gottes ist die Wahrheit. You know, people don't understand the difference between the word of God and the truth. Leute kennen den Unterschied zwischen Gottes Wort und der Wahrheit nicht. We are to know that there is a difference between the word of God and the truth. Though the truth is the word of God. Dass es einen Unterschied gibt zwischen Gottes Wort und der Wahrheit. The Old Testament. Das Alte Testament. Is the word of God. Ist das Wort Gottes. It is not the truth. Aber es ist nicht die Wahrheit. Christ's gospel is the truth. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Wahrheit. We are to know the difference. Wir müssen den Unterschied erkennen. Today a lot of churches, you say, God children, they do not know this. They do not see it. They cannot get the difference. Viele Kinder Gottes verstehen den Unterschied nicht. He said the poster in Nigeria is everywhere now. Er gehört, dass das Poster in Nigeria überall aufgehangen wird. My picture is everywhere. Now we are coming. Praise the Lord. Mein Bild ist, dass wir kommen. They rejoice when they heard that we now have visa. Sie haben sich gefreut, dass wir das Visum jetzt haben. They have printed it is out. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said the church is preparing. It's everyday meeting now over there. This morning they had meeting on the phone and said, they spoke with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. They will send us a picture of the church, and if we want to stay with them. Papa's junior's brother. Say next, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 18. And being not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. That's meditation. Das ist Nachsinn. You see, meditation. Let your mind be full of Christ. Dass du deine Gedanken voll sind mit Christus. You see, let your mind always rejoice. Dass deine Gedanken sich immer freuen. Stop putting mother or father or what happened. Don't allow it to be in your mind. Lass es zu, dass das, was passiert ist, zwischen Eltern, Familie, Freunde immer in deinen Gedanken, was gestern passiert ist. You see, look at what Paul said. He said, what I do is to look forward. Paul sagt, was ich tue, ist, ich schaue nach vorne. You see, it's not to look back. You see, what happened yesterday? Was gestern passiert ist oder was heute Morgen passiert ist. You see, you labor to forget all and let Christ occupy space. Kommst du das vergessen und zuzulassen, dass Christus diesen Platz in deinem Herzen besetzt. You see, that is what you want. He says, speak to yourself. In Psalms. You see, you learn to speak to yourself in Psalms. I'm not speaking to yourself in those things that happen between you and your parents, between you and your friends, between you and people. Und nicht das, was passiert ist, ständig in deinem Herzen zu wiederholen, weil du wirst die Ergebnisse von dem, worüber du die ganze Zeit nachsinnst, empfangen. You may be saved in your spirit. Du bist in deinem Geist errettet. But what you allow to be in your mind, was du in deinen Gedanken zulässt, davon wirst du die Ergebnisse auch bekommen. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God. Can you see it? For always, for all things, not some few things. He said for all. Einiges und für alle. If it will, it might look so bad. Auch wenn es mies so aussieht, wenn es schrecklich it aussieht. It might mean we are going to pay more money. Dass du mehr Geld zahlen wirst. Some things, you know, you said give thanks to God. Gib Dank sagen in allem. And not some few things. Nicht nur in einigen. Can you get it? Praise the Lord. Can we be like that? Können wir so sein? Can we rejoice in all things? Können wir uns in allem freuen? I said thank you, Daddy. Sagen Danke, Vater. You know how to rejoice in fire. Sich im Feuer zu freuen. Because you are there with me. Weil du mit mir da bist. You see, I rejoice even in fire because ich freue mich sogar im Feuer, weil du mit mir dort Praise bist. Praise the Lord. Halleluja. I rejoice in mistakes because you are there with me. In Fehlern, weil du mit mir da bist. Praise the Lord. Halleluja. You see, I rejoice in whatever it is. In allem, er freut mich. You see, I give him thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Submitting yourself one to another in the fear of God. That's how do you submit to one another? Wie ordnet ihr euch einander unter, indem ihr euch für Christus entscheidet? Christ means submission. Christus bedeutet Once you choose, Hingabe. If you choose Christ, you will Wenn du dich für Christus entscheidest, wirst du dich hingeben. Praise the Lord. Halleluja. If you choose Christ, you will submit. Wenn du Christus entscheidest, wirst du dich hingeben. You see, why submit yourself to your own husband as unto the Lord? It is first submit to the Lord. Ordne dich erst dem Herrn unter, bevor du dich deinem Ehemann überhaupt unterordnen kannst. Wir wollen uns unserem Ehemann unterordnen, obwohl wir uns dem Herrn noch nicht unterordnen können. Und das kann nicht funktionieren. Wenn du dich dem Fleisch unterordnest, wird es niemals funktionieren. Du musst dich dem Geist unterordnen. Und der Geist tut das Werk. You are not just natural man. Du bist ein natürlicher Mensch. Der Geist sollte für dich wirken. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. He said, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. You see, he is comparing the natural. He's using the physical thing to teach us what we cannot see. Er nutzt das Physische, um das beizubringen, was wir nicht sehen können. He's talking about the church. The church. Then he's not talking about husband and wife. Es geht um die Gemeinde, es geht um He's talking Ehemann about und church Ehefrau. And Christ. Es geht um die Gemeinde und Christus. You know, church and Christ, you cannot even see it today. Gemeinde und Christus, du kannst es like nicht sehen, diese Beziehung. Du kannst Ehemann und Ehefrau He's sehen. Using what you can see. Er nimmt das, was du to sehen teach kannst, you what you cannot um dir das see. Beizubringen, was du nicht sehen can kannst. You get it? Praise the Lord. Halleluja. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. If you are not in the spirit, wenn du nicht im Geist Satan will destroy your life wird der Teufel from this very place. Dein Leben durch diese Stelle zerstören. If your husband is in evil, aber wenn dein Ehemann im Bösen and ist you join him in evil, und du ihm im Bösen unterstützt, werdet ihr beide zerstört werden. He's not telling you to join your husband ich steht nicht, dass du deinem Ehemann im Bösen unterstützt, dass du im Bösen deinen Ehemann unterstützt ways. In seinen bösartigen Wegen. Du ergebst dich dem Herrn und der Herr wird zu deinem Ehemann sprechen und wird deinem Ehemann helfen, sich zu verändern. That is how you submit to your husband. So ordnest du dich deinem It's Ehemann not just submitting unter. To your husband. Nicht deinem Ehemann you see, unterordnen, you submit to the Lord. Sondern sich dem Herrn unterordnen. Will be in control und der Herr wird deine Kontrolle sein von der Familie. Can you get it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. He's not submitting to me, submitting to me. When the husband refused to submit to Christ. Das heißt nicht, ich ständig ordne dich mir unter, während ich dem Teufel diene. You see, you don't submit to the husband, you submit to Christ. Du ordnest dich nicht dem Menschen unter, the heart Christus. Of every man is in the hand of God. Weil the das heart Herz of that dieses man Menschen, is in the hand of God. Das Herz dieses Mannes, dieser Frau, if you really Gottes submit Händen, to Christ, wenn du dich wirklich Christus über Christ will be in control hingegeben of the hast, dann wird Christus auch diese Familie Praise kontrollieren. Halleluja. You know, women, we want our husband to change. Denn Frauen wollen, dass ihre Ehemänner sich ändern, aber du kannst es nicht. There are some want their husband to change before they pack and go and live with them, with him or with their husband. Leute wollen, dass ihre Ehemänner sich ändern, bevor sie mit ihnen zusammenziehen. You cannot change anybody. Du kannst niemanden you ändern. Submit to Christ. Du kannst dich nur Christus you submit to Christ. Wenn du dich Christus hingibst. You see, Christ will not change your husband. Christus wird dann deinen Ehemann and ändern. Turn it to his own property und es wird dann zu seinem Besitz. Und er wird dir diese Person zurückgeben. That's how it works. So funktioniert it's not when you rebel against nicht, wenn du gegen Gott and kämpfst you want to change your und du versuchst, husband. Deinen Ehemann zu ändern. Du kannst nichts ändern. Du kannst nichts drehen. Halleluja. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband, even in everything. Praise the Lord. Halleluja. You see, submit to Christ in everything. Übergebe dich dem Christus in allem. Then the Lord will not help you. Dann wird you have a helper, the Holy Ghost, that will not change him. Der diese Menschen verändern and bring wird. Him. You see, I'm now changing from a thief, you will now become a giver. Und vom Dieb wird er zum Wohltäter. Praise the Lord. Amen. The natural can change nothing. Denn das Natürliche kann nichts you see, auf Dauer there, verändern. There's no amount of your submission egal, that can change sehr your du dich im Dreck, in den Dreck legst, without Christ. Ohne Christus wird es nichts nützen. Praise the Lord. Amen. Husband, love your wife, even as Christ also loved the church. And gave himself for it. You see, he's comparing the church. You see, he's using the natural things. Er nutzt das Natürliche. To teach us the spiritual things. Um das Geistliche zu erklären. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Amen. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Or any such thing, but that it should be holy and without blemish. You see, and here you can see that he said the church belongs to Christ. Die Gemeinde gehört and Christus not to the pastor. Und nicht dem Pastor. It's not my church, it's Christ's church. Es ist nicht meine Gemeinde, praise sondern the Lord. Die Gemeinde von Christus. Amen. Amen. That he might present it, you see, the church himself, a glorious church, not having spot or wrinkle. Or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ought men to love their wives as their own bodies, so that he that loveth his wife loveth himself. Praise the Lord. Yeah. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it. Even as the Lord, the church. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The love of God. He's talking about the love of God. What kind Liebe. Of love? And not in this world love. Es gibt eine Liebe Gottes, nicht Liebe dieser Welt. Not the love of this world. God kind of love. Sondern Gottes Liebe. You see, without Jesus Christ, you cannot even have it. Ohne Jesus Christus kannst du diese to Liebe nicht love haben. Your husband with God kind deinen of love. Ehemann lieben mit Gottes to love Liebe. Your wife with God deine kind Ehefrau of zu lieben mit Gottes it's Liebe. Impossible ist unmöglich without Jesus. Ohne Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We close there today. Amen. Amen. So, if there is any question.